Aus Anlass des neuen Jahres Suze 106 2017 suchten die Angehörigen der Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, die Jugendlichen, Studenten und Schüler, die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an vielen Orten auf. Vor ihren Bronzestatuen auf dem Hügel Mansude lag ein Blumenkorb, gewidmet vom obersten Führer der Partei, des Staates und der Armee Koreas, Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberstem Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. An den Bronzestatuen wurden die Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Inneren, der Organe, Fabriken, Betriebe und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang und der Pyongyanger Zweigstelle der Antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas sowie die Blumensträuße und Blumen niedergelegt. Auch den anderen Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Hauptstadt Pyongyang und den Bezirken wurden die Blumenkörbe im Namen der Truppen der Volksarmee, Institutionen und Betriebe sowie die Blumensträuße und Blumen gewidmet. Die Massen verbeugten sich vor den Bronzestatuen und Sonnenporträts.